Herr Rühle, in Ihren Artikeln für die Süddeutsche Zeitung thematisieren Sie häufiger das Thema Kinderlosigkeit. Warum dieses Thema? Eigentlich beschäftige ich mich erst mit dem Thema, seitdem ich selber Kinder habe. Vorher lief das so am Rande mit, das nimmt man so aus den Augenwinkeln mit. Und wenn man dann plötzlich selber Kinder hat, dann springt es einen jeden Tag an. Also sowohl im Alltag als auch in den Zeitungen, wie darüber geredet wird. Und es ist nicht so sehr die Kinderlosigkeit, die mich daran interessiert, sondern wie über Familie und Kinder gesprochen wird in den Medien. Und wie wird darüber gesprochen? Vor allem ist es in den letzten 2 Jahren, und ich denke seit Schirmachers Buch, eben dieser apokalyptische Ton, in dem darüber gesprochen wird, der mich ziemlich auf die Palme bringt. Und in dem so ein dreuender Ton da reingekommen ist, der jedes normale Diskutieren oder jedes ruhige Sprechen über die Dinge fast unmöglich macht. Dieser apokalyptische Ton, der bei uns herrscht, der wird ja eventuell auch gar nicht der Wirklichkeit gerecht. Also die Katharina Rutschki sagte kürzlich mal, sie glaube, das sei eher ein deutsches Symptom und nicht, wie man glaubt, eine Diagnose der deutschen Gegenwart. Und inwiefern Symptom? Na, dafür, dass wir eben überhaupt gerne Apokalypse lieben. Also in den 80er Jahren war es das Waldsterben und jetzt ist es eben das Bevölkerungssterben. Und woran liegt das, dass wir die Apokalypse lieben? Das frage ich mich auch. Aber es ist ja tatsächlich so, dass wir die Probleme immer gleich so wahnsinnig zuspitzen. Also ich war damals engagiert in den 80er Jahren in Umweltgruppen und dann habe ich ein Jahr in Frankreich studiert, 90, 91. Und da gab es eben das Wort Le Waldsterben, weil die das eher komisch fanden. Ich habe mich natürlich dann auf der anderen Seite aufgeregt und ich glaube auch zu Recht aufgeregt, dass die es nur so dachten, naja, die Deutschen, die spinnen halt. Den sauren Regen gab es ja nun mal. Aber zwischen saurer Regen und Waldsterben, also dem kompletten Aussterben aller Bäume, die es auf der ganzen Erde gibt, liegt halt doch ein Unterschied. Ja. Und analog eben auch. Analog demografisch. Also es gibt ja doch viele stillere Stimmen, die sagen, naja, natürlich, wir haben da ein Problem, aber das heißt ja noch nicht totale Vereinzelung, Zusammenbruch aller sozialen Strukturen und Kindersoldaten auf den Straßen, die uns umbringen werden, wenn wir 60 sind, weil eben nichts mehr funktioniert. In seinem Buch Minimum vertritt Schirmacher ja die These, dass die Familie eine Überlebensfabrik sei, da sie Bindungen und Verantwortlichkeiten schaffe und da die Welt eben ohne diese Verantwortlichkeiten und Bindungen nicht bestandsfähig ist, propagiert er eben, dass die Familie in jedem Falle zu erhalten sei, da jeder Mensch, wenn er vereinzelt ist und nicht in eine Familie eingebunden ist, ja letztendlich eben nicht überlebensfähig sei. Diese These ist ja, um es mal vorsichtig auszudrücken, nicht unbedingt auf dem Stand der Forschung oder auf dem Stand der geisteswissenschaftlichen oder intellektuellen Überlegungen. Wie kommt es, dass so ein Buch so viel besprochen wird, dass es so sehr den Diskurs prägt? Zum einen liegt es an der Person Schirmacher und an der Maschine Schirmacher, der eben da ein Medienkonglomerat inzwischen hinter sich hat. Also Frank Schirmacher, Stefan Aust und der Döpfner von der Bild, die treffen sich regelmäßig und lancieren dann eben mit einer Macht Themen, wie man sich das vor ein paar Jahren gar nicht hätte vorstellen können. Und dieses Buch Minimum wurde ja auch in einer richtig konzertierten Aktion, würde ich behaupten, auf den Markt gedrückt. Also kurz bevor das Buch herauskam, kam eine Spiegel-Titelgeschichte zum Drama der Familie. Und als das Buch dann direkt auf den Markt kam, war auch auffällig, wie in der Bild-Zeitung auf der Seite 1 plötzlich Familienpolitik Thema war. Ich erinnere mich noch daran, wie einmal 9 prominente Frauen abgebildet waren, die keine Kinder haben, auf der 1. Und dazu irgendwie so eine insinuierende Frage, muss das sein oder... Ich erinnere nicht genau den Titel, aber es war so, ja, warum machen die das und... wäre es nicht besser, Kinder zu haben? Und auf der zweiten Seite schrieb dann Schirmacher noch so einen Text, auch so händeringend und verzweifelt, was soll nur aus Deutschland werden, wenn die Frauen sich verweigern? Und naja, und dann gibt es das Buch dazu. Und so schafft man es natürlich, dass man sofort aus dem Stand in jede Talkshow kommt und, weiß ich nicht, 400.000 Auflage oder wie viel das nun ist. Das Rätselhafte ist natürlich trotzdem, dass dieses Buch in aller Munde ist und irgendwie den Diskurs über Demografie auf eine Art ändert, wie gesagt, wie man sich vor ein paar Jahren wahrscheinlich gar nicht hätte vorstellen können. An dem Buch stimmt ja quasi gar nichts. Also da ist erstmal dieses schrille Gesellschaftsbild auf der einen Seite Single, Individuation, Zerfall, Vereinzelung, Haifischgesellschaft und auf der anderen Seite so eine wärmende Familie wie aus so einer 50er-Jahre-Werbung. Und allein das stimmt ja schon nicht. Dann die zweite Dichotomie, die er da so holzschnittartig aufmacht, ist das zwischen Männern und Frauen. Da legt er halt die Füße auf den Tisch und sagt, wir Männer, wir haben da irgendwie, uns fehlt da irgendwas im Gehirn und ihr Frauen, ihr müsst es halt reißen, weil ihr seid die Einzigen, die Empathievermögen habt. Und das finde ich fast das Beängstigendste an dem Buch, dass er ja alles beiseite wischt. Geschichte, Gesellschaft, all diese Dinge gibt es überhaupt nicht in seinem Buch, sondern es gibt nur diese evolutionsbiologische Herleitung und da bleibt ja dann nichts übrig, außer Natur und Naturrecht. Ja. Sie haben ja in Ihrer Frage die Überlebensfabrik zitiert und dieses Wort finde ich schon symptomatisch für den Ton, in dem Schirmacher über diese Probleme spricht. Also ich erlebe eine Familie nicht als Überlebensfabrik, aber Schirmacher rekurriert ja in seinem argumentativ eh beeindruckend schmalen Buch auf zwei Ereignisse. Einmal einen Hotelbrand und dann diese Überquerung dieses Passes, wo die da 6 Monate eingeschneit sind. Und die ganze Familienpolitik und alles, was er über Frauen sagt, das erklärt er dann immer, immer wieder von diesen zwei Extremereignissen aus. Und allein wie er da also den normalen Familienalltag koppelt, daran, dass man mit seinen Kindern 6 Monaten eingeschneit ist und rings um einen rum erfrieren die Menschen, das zeigt schon, wie demagogisch der da vorgeht. Aufwand bei Schirmacher ist ja einfach auch, dass er die Familie an die Stelle des Sozialstaates setzt. Wie kommt Ihnen das vor? Naja, es hat natürlich auch was endzeitlich Pessimistisches, sozusagen der Sozialstaat hat abgewirtschaftet, wir müssen jetzt alle selber schauen. Und das passt auch wieder zu diesen Extremsituationen, von denen er da redet. Er stellt das eben in so einen Rahmen von endzeitlichen Verteilungskämpfen, wo jetzt jeder schauen muss, wie er kommt. Vielleicht ist das eine Erklärung dafür, dass diese Bücher so gut gehen. Diese Zahlen über die demografische Entwicklung, die sind ja seit den 70er, 80er Jahren bekannt. Der Birk schreibt seit 30 Jahren, dass wir Probleme kriegen werden. Und vielleicht schwappt das jetzt so hoch, weil man eben merkt, überall die Mittel werden knapper und dann, wenn einem Schirmacher dann eben vorrechnet, ja, bald wirst du allein sein, bald wirst du verhungern, mach schnell noch ein Kind. Ja, vielleicht spricht es die Leute dann an. Eva Herrmann schlägt ja mit ihrem Buch das Eva-Prinzip in eine ganz ähnliche Kerbe, wenn sie die Frauen auffordert, sich wieder auf ihre Mutterrolle zu besinnen und von berufstätigen Frauen behauptet, dass diese nicht selten von suizidalen Fantasien befallen seien, weil sie letztendlich dem Druck nicht standhalten könnten und damit ja auch ein 50er-Jahre-Frauenbild par excellence rehabilitiert. Besteht ein gesellschaftliches Klima für solche Thesen? Ja, das frage ich mich auch. Ich kann es eigentlich nicht verstehen, sowohl Schirmacher als auch Eva Herrmann. Wenn man die Kritiken dieser Bücher liest, dann ist ja wohl nur Haare raufen zu konstatieren. Das findet ja wirklich niemand ansatzweise auch nur vernünftig oder gut. Bei der Eva Herrmann, die sagt, die Gesellschaft ist super, die Zustände, die alles ist wunderbar, die Verhältnisse sind toll, nur wir Frauen, wir haben irgendwie eine Klatsche seit 30 Jahren, weil wir zu viel lesen und jetzt müssen wir mal wieder zurück an den Herd und die Verhältnisse, so wie sie sind, noch mehr stabilisieren. Und ich kenne keine Frau, die das auch nur ansatzweise heute unterstreichen würde, jedenfalls so, wie es die Eva Herrmann da propagiert. Aber das macht die Diskussion auch so gespenstisch, dass da Leute zu Wortführern werden, die meinem Empfinden nach wirklich nicht für das bisher Erreichte stehen. Karin Duwe, die Schriftstellerin, behauptete in der Zeit, dass das Feuilleton früher der beste Freund der Feministin gewesen sei, aber heutzutage eine Härte zu spüren sei, die sich ganz klar gegen feministische Interessen richtet oder zurückkehrt zu einer Frauenfeindlichkeit, die vor ein paar Jahren so noch nicht zu spüren war. Woher kommt das? So um 2000 rum gab es plötzlich in England diesen Begriff des Laddism, also dass man so ein bisschen rumprollt als Mann. Und das wurde da so kultiviert und ich weiß nicht, ob es von da rüber geschwappt ist oder ob das parallel dazu hier eben auch dann losging. Jedenfalls, also ich habe das auch gelesen von der Karin Duwe und fand, sie hat recht. Also wieder so feixend und grienend inzwischen geschrieben wird über familienpolitische Themen oder Feminismus, das hat schon was sehr Unangenehmes. Also es hat auch so eine verschwitzte Unterhemden-Alten-Männer-Erotik dabei, aber es ist schon frappierend, was da so vom Stapel gelassen wird. ich weiß nicht, ob es im Gefolge von Schirmacher ist, dass sich alle jetzt noch mehr trauen, aber wenn man dann auch Matussek liest oder dieser Norbert Bolz, der gerade so ein Buch rausgebracht hat, wo er auch nur sagt, ja, ich kann eben nicht kochen und dann muss es meine Frau machen und ich bin übrigens sehr dankbar dafür, dass sie es macht. Und aus mehr besteht das Buch eigentlich nicht. Und sowas denke ich tatsächlich vor 10 Jahren, weiß nicht, ob es solche Bücher damals gab. Würden Sie sagen, dass es daran liegt, dass der Feminismus sich in gewisser Weise totgelaufen hat? Also es ist ja so, dass der traditionelle Identitätsfeminismus mit den 90ern an ein Ende kam, weil dann postfeministische Thesen aufkamen, Thesen, die also das Subjekt Frau dekonstruierten oder hinterfragten und behaupteten, dass man letztendlich weder eine biologische noch eine kulturell determinierte Identität Frau ausmachen könne. Und der Vorwurf an postfeministische Thesen ist ja immer wieder, dass eine ganz klare feministische Stoßrichtung sich verflüchtigt habe. Würden Sie sagen, dass das damit zusammenhängt, dass der Feminismus sich im relativistisch-pluralistischen Sande verlaufen hat? Zum einen weiß ich nicht, ob dieser postfeministische Diskurs von Butler und Ähnlichen der politischen Sache was genützt hat, weil die allem reden über feministische Alltagsdinge, über Quoten oder über ungerechte Bezahlung irgendwie so ein bisschen den Boden wegzieht. Das zweite ist, dass der Feminismus natürlich sowas Altbackenes angesetzt hat. Bei Feminismus denkt man an Alice Schwarzer und an Birkenstock oder an solche Dinge, also jedenfalls wird das ja oft bedient in diesen Texten. Gleichzeitig ist es ja lächerlich, dass es bedient wird, weil das ist ja alles so weit her, dass sich eigentlich die drüber so sprechen, irgendwie entlarven als Leute, die in den 80ern stehen geblieben sind. Der Feminismus heute, also da denke ich eher an, ja, was weiß denn ich, Anne Will zum Beispiel. Da kann ich sowas, wie soll man das nennen, was die dann da so aufbauen, sowas Lustfeindliches, Verbiestertes, Altbacken, Trockenes nicht feststellen. Inwiefern verbinden Sie Anne Will mit Feminismus? Woran denken Sie da konkret? Naja, eine Frau, die was zu sagen hat, die es geschafft hat in eine Position, wo eben sonst Onkel Uli Wickert saß. Ja. Gleichzeitig sagt Anne Will, wenn man sie darauf anspricht, das sei ein bisschen naiv, denn sie ist eben Frontfrau und schönes Gesicht, aber in den Leitungen und Intendanzen, da gibt es eine Frau und 14 Männer. Ja, insofern ist es falsch, an Anne Will zu denken anscheinend. Mm. Wenn Sie sagen sollten, wie Feminismus in Zukunft aussehen sollte, welche Zielsetzungen er haben sollte, was würden Sie da sagen? Oh je, ich als Mann. Naja, jedenfalls glaube ich, dass der Feminismus überhaupt nicht sozusagen passé ist. Das wäre ja noch das Dritte, dass es ja viele gibt, die sagen, wieso, hier, schaut doch mal, wir haben doch jetzt hier die Quotenregelung und wie gesagt, wir haben Anne Will und Tom Buro paritätisch besetzt und so weiter. Das kann ja sein, dass es so Quotenfrauen gibt, aber die generellen Strukturen, die sind ja weiterhin ungerecht. Frauen werden schlechter bezahlt und so weiter. Insofern gibt es da viel zu tun und dieser Feminismus der Zukunft, wie richtiger Feminismus aussieht, kann ich schwer sagen. Mir fällt nur auf, dass alle Frauen, die ich kenne, egal wie sie es machen, es gibt dann immer jemanden, der so mit hochgezogener Augenbraue sagt, ist ja interessant. Also wenn sie nun zu Hause sind und sich um die Kinder kümmern, dann heißt es, ach so, ja, sie haben doch studiert, oder das ist ja schon schade um das Studium und ja, und ihr Mann, der ist dann viel unterwegs wahrscheinlich. Und wenn sie stattdessen arbeiten, dann heißt es, oh ja, ja, was ich da wieder gelesen habe über diesen Hort da in Neuhausen, da sind ja Zustände wie im Kongo. Und wenn sie es versuchen zu vereinbaren, dann kommen diese Sprüche, wie sie natürlich auch auffällig bei der Eva Herrmann zu hören waren. Das ist ja natürlich doch sehr rabenmutterhaft und wie soll das denn gehen? Und Powerfrauen, oh wei, oh wei, oh wei. Ich würde auch da gern was nachschieben zu der Eva Herrmann, dass ich auffällig finde, dass bei ihrem Buch fast alle Kritiken mit ihrer Person argumentieren. Also da steht immer die Frau Eva Herrmann vielleicht nicht ganz und gar im Vordergrund, aber doch, das wird sehr stark thematisiert, dass die ja selber schon 3-mal geschieden war oder 4-mal, das weiß ich nicht, und wie das ist mit ihrem Kind und so weiter. Zum Teil ist sie daran vielleicht auch selber schuld, weil sie ihre Geschichte selbst in Büchern da aufarbeitet. Aber auffällig ist, dass das bei Schirmacher und Matussek nicht passiert. Also bei den Männern, die diese Bücher schreiben, da geht's nur um das Buch. Schirmachers eigene Geschichte widerspricht sehr dem, was er propagiert. Und bei Matussek ist das genauso. Das wird aber nie thematisiert. Ich finde es gut, dass es da nicht thematisiert wird. Ich finde es bloß komisch, dass es bei Eva Herrmann die ganze Zeit getan wird. Merkwürdigerweise auch von Frauen. Das sind fast nur Frauen, die über dieses Buch schreiben. Und die stellen immer die Person Eva Herrmann dann doch sehr aus. Man könnte ja vielleicht auch nochmal anders fragen. Also bisher, wenn man auf traditionelle Art und Weise irgendetwas mit dem Begriff Feminismus zu verbinden versucht, dann denkt man tatsächlich erstmal an Quotenregelungen, an Geschlechterkampf, an Unterdrückungsverhältnisse und so weiter. Würden Sie sagen, dass es auch einen Feminismus gibt, der sich auf einer ganz anderen Ebene vielleicht abspielt? Oder ja, im Alltag, in den Familien natürlich, dass man sich, ja, dass man sich die Dinge teilt und dass man es halbwegs fair macht und diese Quote und sowas, das bringt wahrscheinlich dann auch viele auf, weil sie sagen, ja, das ist da gesetzlich geregelt und unfair, da kommt ja wieder so eine Unfähige rein und dabei hätten wir doch den und den, der viel besser ist. Dass es gleichzeitig oft so ist, dass diese Männer, die sowas sagen, eben lieber von vornherein Männer beschäftigen, das bleibt dann außen vor. Sie sind ja Vater zweier Kinder, Sie sind gleichzeitig Redakteur des SZ-Feuilletons. Wie regeln Sie die Zuständigkeiten zu Hause? Auf die eine Seite sehr konservativ, weil ich eben arbeite und meine Frau zu Hause ist. Die hat gerade ihre Promotion abgeschlossen, als unser jetzt 4-jähriger Sohn kam. Und ich hatte eben gerade angefangen bei der SZ. Ich bin der Redakteur und bin aber jetzt auf 4-Tage-Woche gegangen. Was problematisch war, also man hat es mir natürlich erlaubt, aber der Chefredakteur sagte, als ich sagte, ich möchte auf 4-Tage-Woche gehen wegen der Kinder, aber wickeln tun sie nicht auch noch, oder? Als ich dann an die Decke gegangen bin, weil ich mir sowas schon dachte, sagte er natürlich, ich bin der Humorlose, das sei doch nur ein Witz gewesen. Da habe ich sehr gut gemerkt, wie sich Frauen fühlen, die mit sowas zu tun haben, weil man selber steht als humorloser Typ da, vorher wird man angepinkelt und dann ist man der Spielverderber, wenn man da nicht mitmacht, ja. Und wir teilen es uns also, 4 Tage bin ich nicht da und 3 Tage sind wir beide da. Meine Frau macht nebenher Yoga-Lehrerausbildung und gibt Kurse. Also an den Abenden bin ich dann da. So. Ja. Ab 2007 soll ja bekanntermaßen das Elterngeld eingeführt werden. Und Frau von der Leyen hat unter anderem damit geworben, dass das Elterngeld auch den zweiten Partner mit einbezieht, weil es eben um 2 Monate verlängert werden kann, wenn auch der zweite Partner sich verantwortlich fühlt und ja, in die Elternteilzeit geht. Was halten Sie davon? Ja, sehr gut finde ich das von ihr und die sollte das ruhig noch strenger machen. Aber man sieht daran, wie darauf reagiert wurde, dass eben vieles doch noch tatsächlich im Argen liegt. Ich glaube, der Rüttgers war das, der dann sagte, das sei ja Erpressung der Männer. Dabei sagt die von der Leyen nur, wenn der Mann mitmacht, bitteschön, dann gibt's sozusagen eine Belohnung dafür. Das muss ja keiner tun. Aber es wurde dann von vielen Politikern und auch wieder von den Medien so getan, als ob das jetzt eine Erpressung der Männer sei, die man jetzt plötzlich an den Herd verbannen wolle. Dabei ging es um 2 Monate. Was glauben Sie denn eigentlich, warum die Deutschen im Schnitt wenig Kinder bekommen? Also um es genau zu sagen, 1,3 Kinder. Ja, also an den fehlenden Kinderkrippen kann es eigentlich nicht liegen, weil da sieht es in den USA und England auch nicht viel besser aus, aber die Geburtenraten sehen da deutlich besser aus. Ich meine, da gibt es ja einen ganzen Strauß an Erklärungen. Zum einen glaube ich tatsächlich, dass dieser apokalyptische Diskurs über Familienpolitik inzwischen das auch noch verstärkt. Ich meine, wenn ich mit meiner Frau ins Bett gehe, und dann hängt er als Damoklesschwert über uns, wenn wir nicht aufpassen, dann müssen wir 100.000 Euro für unser Kind zahlen, bis es 18 ist. Lass uns bloß in Acht nehmen. Das ist alles so verhärmt und so duster, wie man über Familie spricht in den verschiedenen Aspekten. Das macht wenigen Leuten, glaube ich, Lust auf Familie, obwohl es ja sowas Schönes ist. Und dann, zweitens ist einfach sehr auffällig, dass es Deutschland, Italien, Spanien, Griechenland und Japan sind, die Schlusslichter bilden demografisch. Das sind alles Länder mit faschistischer Vergangenheit. Und dieses Mutterbild, was da gezeichnet wurde bei uns, das ist doch einfach sehr nachhaltig da. Und dann sagen wahrscheinlich viele Frauen, nee, danke, habe ich keine Lust drauf, dass ich dann die wärmende Glucke zu Hause bin. Ja. Der Soziologe Franz Xaver Kaufmann sagte Ihnen in einem Interview, dass die Kinderlosigkeit ja mit unsicheren wirtschaftlichen Verhältnissen und der zunehmenden Armut in Zusammenhang stehe. Was glauben Sie, ist das Kinder wollen und das Kinder kriegen primär eine finanzielle Frage? Ja, also was die unsicheren wirtschaftlichen Verhältnisse angeht, es ist nicht so, dass sich, glaube ich, die Hartz-IV-Empfänger renitent verhalten in Sachen Nachwuchs. Es ist eher, glaube ich, merkwürdigerweise bei der Mittelschicht, die ja nicht verhungern wird. Aber tatsächlich, es gab eine Studie des Bundesinstituts für Bevölkerungsforschung 2005 und da haben 62% derer, die keine Kinder haben, gesagt, sie wollen keine Kinder wegen der Angst, dass sie ihren Lebensstandard nicht halten können. Das hängt natürlich damit zusammen, dass den Leuten immer zuvor gerechnet wird, wie viel ein Kind bis zum 18. Lebensjahr kosten wird. Und diese Rechnung, die hat man dann halt im Kopf. Also 100.000 Euro. Man denkt nicht, ja, ich hätte gern ein Kind, weil das schön ist, weil das lustig ist, sondern man denkt, oh Gott, wie soll ich das denn finanzieren? Ich habe ja in 10 Jahren vielleicht gar nicht mehr diesen Job, aber ich weiß nicht, ob die Leute im Mali je so gerechnet haben. Würden Sie sagen, dass das auch mit so einem zunehmenden Wunsch nach Kontrolle zusammenhängt? Also Stichwort pränatale Diagnostik, das wird alles vorhersagbarer. Andererseits sind natürlich Kinder genau das, was den Alltag letztendlich absolut unvorhersehbar macht, also was immer wieder Sachen aus dem Ruder laufen lässt. Glauben Sie, dass das ein Grund dafür ist, dass die Menschen sich weniger für Kinder entscheiden? Ja, ganz bestimmt. Dieses Überproblematisieren, die Ratgeberkultur, wenn man in irgendeinen Buchladen reingeht, da stehen dann 4 Meter Bücher, wie man genau stillt und wie man genau sein Kind zwischen dem 2. und 4. Lebensjahr erzieht. Und Jungen sind ja sowieso, also ein Junge hat ja von vornherein, der hat ja keine Chance, weil das ist ja das sind die neue Problemgruppe. Jungen von 1 bis 18 Jahren. Und all das, naja, dann gibt's eben keine Kinder. Hinter jedem Fitzelchen stecken 24 Probleme, die man eventuell haben könnte. Ja, hier, da muss man natürlich zum Ultraschall Nackenfalte und dann musst du entscheiden, willst du das Kind oder willst du es dann doch nicht? Und man hat eben sehr viel mehr Auswahlmöglichkeiten, die es früher gar nicht so gab. Man hat halt geheiratet und Kinder gekriegt und wer das nicht gekriegt hat, war quasi, ja, war merkwürdig, ist das Mindeste. Die Zunahme an Möglichkeiten und das einpassen müssen in die Berufsbiografie, ja. Wann man das nun macht, ja, dann warte ich eben, bis ich 39 bin. Dann ist aber der Freund weggelaufen und dann war es zu spät. So war es bei einer Freundin, ja. Wie würden Sie das Familienleben beschreiben oder was ist das Reizvolle für Sie daran? Herrlich, toll, sehr schön. Das ist einfach so schön, das Leben. Also ich habe es ja nicht gewusst vorher. Ich dachte ja vorher auch, oh Gott, Familie. Als der Erste in meinem Freundeskreis Kinder kriegte, da war ich 25 und er 24, da habe ich dem einen Erste-Hilfe-Koffer gebastelt und dachte, ich bin lustig. Haha, so mit Baldrian-Tabletten und Ohrenstöpseln und Johanniskrauttee. Also eben denken, das ist ja jetzt nur anstrengend und wie schaffen die das? Und das ist ja grauenhaft. Als jetzt aber kürzlich ein Freund zu mir sagte, der keine Kinder hat, oh, ich habe gerade ein Wochenende verbracht mit einer Familie, das ist ja so furchtbar, nie will ich Kinder haben, dachte ich nur, du Ahnungsloser, du armer Kerl. Ja, also ich habe nichts gesagt, aber weil man ist ja dann so schnell auch so, wie soll man sagen, propagandistisch unterwegs und ich will den ja nicht zu was drängen, aber es ist einfach so schön mit Kindern, der ganze Alltag, das ganze Leben. Und was genau? Ich meine, die Argumente gegen Kinder, die liegen ja absolut auf der Hand, aber die Argumente für Kinder, da hört man dann eben ganz oft nur, ja, es ist einfach großartig mit Kindern. Also wenn Sie jetzt versuchen sollten, das nochmal zu sagen, kann man das irgendwie auf den Punkt bringen oder verbietet sich das? Auf viele Punkte kann man es bringen. Zum einen ist es unglaublich, wie sich aus diesem Baby da, das da plötzlich in meinem Arm lag am 2. Februar 2002, ein 4,5-jähriger Junge entwickelt, der mich fragt, wenn ihr alt seid, was mache ich dann? Wenn ich alt bin, seid ihr dann noch da? Und der einem Geschichten erzählt. Und ich habe immer das Gefühl, das war doch gerade erst, dass der geboren ist. Also, dass die sich wie so ein Origami endlos aus so einem kleinen Knubbel immer weiter entfalten. Und ich hoffe, ich klinge nicht zu pastoral, aber unsere Beziehung ist auch eigentlich reicher geworden dadurch. Es ist anstrengend, man muss halt dieses Zeitmanagement irgendwie haben. Ja, ich komme heute um 6, dann kannst du um 6:30 gehen. Aber insgesamt ist es schöner als vorher, als wir zu zweit waren. Aufregender, reicher und dann ist man selber auch nicht mehr so wichtig. Das finde ich auch sehr erleichternd geradezu. Zum Beispiel Weihnachten. Früher war es so, naja, gut, als Kind war ich natürlich, waren wir im Mittelpunkt. Weihnachten fand wegen uns statt. Und dann, die nächsten 15 Jahre, habe ich mich halt da mit meinen Eltern getroffen und wir saßen da so gemeinsam rum. Und wenn man jetzt Weihnachten feiert und selber sozusagen zuguckt, wie die eigenen Kinder da vor diesem merkwürdigen Baum stehen, das ist so schön, das aus einer anderen Perspektive zu erleben. Inwiefern hat sich Ihr Verhältnis zur Arbeit verändert? Oder hat es sich verändert? Ja, es ist schwer zu sagen. Ich habe so richtig mit dem Arbeiten angefangen, eben ernsthaft als Festangestellter, fast parallel zur Geburt meines Kindes. Aber es ist auch da ein bisschen so. Es wird alles ein bisschen relativer. Gestern habe ich einen Text geschrieben. Ich war da nicht so zufrieden, bin nach Hause geradelt. Und dann komme ich nach Hause und der Nikolaus sagt, los jetzt hier, wir müssen einen Bauernhof bauen, der ist überschwemmt. Und dann, ja, genau. Ist dann auch wieder gut mit dem Text. Früher hätte ich mich den ganzen Abend gehärmt, ja. Vielleicht noch eine Frage. Die Schriftstellerin Alexa Hennig von Lange sagte in der Zeit, eine neue Frauenbewegung muss die Zukunft des Mannes bedenken. Wie sollte diese Zukunft aussehen? Den Text habe ich auch gelesen und ich habe ihn nicht so ganz verstanden. Es war so, na, das ist boshaft zu sagen, das war Eva Hermann Leit, aber ich dachte, ja, was meint sie eigentlich genau? Also, den Männern geht's doch eigentlich gut. Also, ich hatte so das Gefühl, als ob da so die Frauen im Dunkeln an so einer feministischen Superwaffe basteln und man jetzt die Männer mal da mit ins Boot holen müsste. Und ich weiß nicht, die Zukunft der Männer, die Leute sollen weniger arbeiten oder sollen entspannter sein, aber das gilt für Frauen wie Männer und ich weiß nicht, ob die Zukunft der Männer so besonders bedroht ist.